herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Uncast. 211 ist heute angesagt, jawohl. Und der Titel Brot und Spiele. Tja, woher kommt das denn? Ja, das wird sich vielleicht beim Thema noch ergeben. Verschlüsselung mal wieder im Fokus auf Wunsch von Volker. Genau, jetzt habe ich's. Und fand ich eigentlich gute Idee, dass man das nochmal anspricht. News, ja, waren die Woche eigentlich verhalten, ja. Hat mich eigentlich gewundert, so viel wirklich Interessantes, naja, okay, gab's meiner Meinung nach nicht. Aber Community war ziemlich aktiv, wa? Wow, Wahnsinn, und das so kurz vor den Ferien, das ist ja nicht zu fassen, hier draußen brennt die Sonne und ja, gibt Kommentare in der Community ab, danke, so ist gut, ja, so ist gut. Und natürlich die App der Woche. Auch wieder da, klar, und das wird auch noch eine Überraschung werden. Mal sehen. Gut. Also, zunächst mal Thema Verschlüsselung mit und auf Android-Geräten. Immer wieder ein Thema. Wie gesagt, der Volker hat das wieder vorgeschlagen und ich habe auch schon per Mail wieder Vorschläge bekommen, das Thema nochmal aufzugreifen oder nicht fallen zu lassen. Und klar, das mache ich natürlich auch. Ja, er hat mir auch gleich, oder hat hier gleich im, in der Community hier auch geschrieben, dieses GNU Privacy Guard, eine App, eine weitere App, die eben das, Nutzen der, oder eines GBG-Schlüssels ermöglicht, ja. Und, das ist schon mal gut, ja, aber das Problem ist, dass eben die Programme auch zusammen passen müssen. Ja. Das heißt, man hat ja verschiedene, beziehungsweise man braucht ja ein Programm, mit dem man hier überhaupt die Dateien nutzen kann. Das heißt zum Beispiel, wenn man sich die Textdatei anguckt, braucht man eben einen Textviewer. Oder man möchte eine Mail lesen, eine verschlüsselte, dann braucht man das entsprechende Mailprogramm, das GBG unterstützt, beziehungsweise eben auch, weil es muss ja irgendwo, der Schlüssel ja muss ja irgendwo verwaltet werden, also muss auch ein Programm unterstützt werden, das diesen Schlüssel im Android-Gerät quasi verwaltet. In dem Fall ist es zum Beispiel das Gespann K9-Mail mit APG, was funktioniert. Ob jetzt GNU Privacy Guard funktioniert, weiß ich nicht. Es gibt für K9 oder von K9, ja, man könnte fast sagen, einen Fork. Der funktioniert dann mit einem anderen Schlüsselprogramm. Also da muss man schon schauen, dass die auch zueinander passen. Genaues habe ich hier auf dem oder bei der Folge 162 gesagt. Da habe ich einiges gesagt zu den verschiedenen Programmen und wie die zusammenarbeiten. Deswegen glaube ich, kann man es hier jetzt kurz machen damit und einfach mal nochmal in die Folge 162 reinhören, beziehungsweise dort auch den Begleittext nochmal lesen mit den ganzen Links dazu. Ich glaube, das ist immer noch sehr aktuell und interessant. Hat sich auch noch nichts geändert, großartig, seitdem. Und ja, was allerdings nochmal zu sagen ist, Regel 1, ja, unfreie Software ist gleich unsichere Software. Ich weiß, es gibt da immer wieder natürlich andere Meinungen, aber das Problem ist, dass man in keinster Weise niemand nachkontrollieren kann, ob die Software überhaupt sicher ist. Das geht nicht nur um die Hintertür, sondern ob das überhaupt einen Schutz bietet, das weiß man nicht. Theoretisch ist ja auch schon passiert, ja. Da hat ja eine Firma zum Beispiel ein Virenschutzprogramm angeboten, ja. Das hat überhaupt nichts getan. Überhaupt nichts gemacht. Das hat nur so getan, als ob es irgendwas tun würde. Hat eine Meldung rausgegeben und das war's. In Wirklichkeit wurde gar nichts gemacht. Die Firma ist, das ist aufgeflogen. Die Firma ist danach kritisiert worden und die Firma bringt jetzt ein Programm raus, das auch tatsächlich was macht. Ah ja, also da muss man wirklich gucken. Natürlich ist es hier leicht nachzuvollziehen, aber wie zum Beispiel die Daten gesichert werden, wo die abgelegt werden, was im Hintergrund getan wird, ob ein Hintertier drin ist oder ob überhaupt da irgendetwas genutzt wird. Das geht nur, wenn eben die Software, der Quellcode der Software offen liegt. Auch wenn man das selbst vielleicht nicht nachkontrollieren kann, ja, wenn man also kein Entwickler ist, wird das schwierig. So kann man doch davon ausgehen, dass wenn jetzt massive Probleme da auftauchen, dass bei größeren Projekten auf jeden Fall das sofort aufgezeigt wird, ja, und dann entsprechend gewarnt wird oder eben gleich das Problem behoben wird. Also das ist sehr, sehr wichtig. Ansonsten hat man nämlich bei unfreier Software nur das Versprechen der Firma, ja, und ich kann es nur immer wieder sagen, ist die Firma in den USA, ist das Versprechen nicht ein Pfifferling wert, ja, nicht ein Pfifferling wert, weil die lügen müssen. Ja, die Gag Order ist da ganz, ganz rigoros und da ist es vollkommen egal, was die Firma sagt. Die können tausendmal sagen, wie sicher ihr System ist und dass es kein Hintertür gibt. Dann kann es trotzdem so sein. Ja. Und zwar auch, wenn sie das wissen, dass es so ist. Und dann kommt dann natürlich auch noch die Gefahr hin, dass die Firma das vielleicht denkt, dass es sicher ist, aber es ist trotzdem nicht sicher. Und niemand anders als die Firma kann das danach kontrollieren. Also, kurzum, unfreie Software ist gleich unsichere Software. Kann man drehen, wie man will. Ja. Dann vom Set gab es noch ein Tipp mit oder zu so einem, ja, ich würde sagen Blog, ja genau, heißt ja kukets-blog.de. Da könnt ihr mal gucken, da ist einiges am Laufen, was Sicherheit auf Android betrifft, ja. Sehr viele nützliche Tipps und auch Aktionen, wo man auch mitmachen kann. Ja, und wenn ich das so richtig beim Überfliegen gesehen habe, wird da auch an was gebastelt, wo dann, ja, sagen wir mal, von Grund auf so ein System relativ sicher aufgebaut werden kann. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. So basiert auf dem Cyanogen Mod und ja, verzichtet dann eben zum Beispiel auf die Google App Stores. Als Alternative wäre dann zum Beispiel ein F-Droid App Store zu nutzen und das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant. Ein ganz anderer Ansatz. Natürlich, ja, mit vielen nennen wir es beim Wort Nachteilen. Ja. Weil eins ist klar, deswegen heißt auch, habe ich auch Brot und Spiele ausgewählt als Titel der Sendung, weil dieser ganze Mist mit Überwachung und dass die Leute eben da nicht verschlüsseln, funktioniert nur deswegen, weil die Leute eben ja unbedarft die Sachen benutzen wollen. Ja. Man will sich keine Gedanken machen, man schiebt es so weg. Ja, man ist Sachen bereit zuzulassen, die man normalerweise niemals machen würde. Ja, wenn es abends Sonne untergegangen ist, ja, man hat das Licht in der Wohnung an, hat das Fenster auf, ja, und dann stellt man sich nicht vors Fenster, ja, und zieht sich um, wenn man nicht gesehen werden will. Und das ist eigentlich ein Vorgang ganz normal, ja, wo man beobachtet, ja, Kanten, wenn es dann dunkel wird, dann, ja, machen wir Rollläden ein bisschen runter, ja, und damit man jetzt so direkt reingeschaut kriegt in die Wohnung, ja. Aber sowas ist halt in der virtuellen Welt, ja, noch nicht ganz, sagen wir mal, normal geworden, ja. Hier zieht man keine Vorhänge zu, hier macht man keine Fenster zu, hier entblößt man sich und denkt eben nicht daran oder will nicht daran denken, dass das auch Konsequenzen haben kann. Und der typische Spruch ist, ich habe ja nichts zu verbergen. Dann habt ihr kein Leben. Ganz einfach, dann habt ihr kein Leben, weil jeder Mensch hat etwas zu verbergen, etwas, was zum Beispiel der Nachbar nicht erfahren soll, irgendwas, was Lebenspartner nicht erfahren soll oder was vielleicht auch eben die Öffentlichkeit nicht erfahren soll. Der Bäcker soll es nicht erfahren, ja, wobei die wissen meistens sowieso in kleinen Orten, wissen die sowieso meistens alles. Ja. Aber man hat immer so seine Sachen. Ja. Es ist zwar meistens kein Weltuntergang, ja, wenn man jetzt, was das ist, ja, daheim am Fernseher beim Furzen erwischt wird. Entschuldigung, ist nur so. Ist kein Weltuntergang, aber es ist trotzdem unangenehm, weil andere Leute können immer wieder aus Mücken Elefanten machen. Ja. Und genauso hat man hier auch Sachen, die man eben verbergen sollte, ja, weil auch falsche Rückschlüsse gezogen werden können. Das wurde auch bekannt, zum Beispiel jetzt letzte Woche, dass in der Anti-Terror-Datei und auf der No-Fly-Liste Leute stehen aus Gründen, die einfach hanebüchen sind, ohne Beweise, ja, ohne irgendwelche stichhaltigen Anhaltspunkte sogar, teilweise durch Versehen draufgerutscht und dann kommt man nie mehr runter, ja, werden hier Listen gefertigt, die im Prinzip den Menschen gleich Sachen verbauen. Ja, oftmals merken das die Menschen nicht, bis sie sich vielleicht bei einem Job bewerben, wo eventuell eine Sicherheits, Überprüfung erforderlich ist, ja. Und dann werden die einfach abgelehnt. Oder auf einmal will man mal ins Flugzeug steigen und tja, das ist so einfach nicht möglich, ja, dass man irgendwo hinfliegt. Das kann passieren. Ja, und das sind massive Eingriffe und dagegen sollte man sich halt schützen. Gut. Ist eben nicht ganz so einfach mit Android, ist eigentlich mit keinem mobilen System einfach, weil gerade das mobile System muss ja schnell, unkompliziert zu bedienen sein, weil man ist ja unter Umständen unterwegs, ja. Jetzt kriegt man eine E-Mail, jetzt will man die checken, jetzt ist die verschlüsselt. Ja. Tja, ist nun mal so, ja. Da muss man eben das Passwort eingeben, ja. Und das darf auch nicht so einfach sein, sonst nützt nichts. Und dann kann man die E-Mail lesen. Mit K9-Mail geht es zum Beispiel jetzt ganz gut. Ja, funktioniert schön. Aber natürlich, klar, man muss eben hier so ein paar Konzessionen eingehen damit, und eben ein klein wenig vielleicht auf den Komfort verzichten. Ja, und dann klappt es nicht mehr. Ja. Diese ganze unbeschwerte Nutzung von den ganzen Diensten, das ist so das, was so uns bei Stange hält, ja, weiterhin diese Dienste zu nutzen. Aber wir sollten uns nicht blenden lassen, ja, durch diese schöne heile Welt, wie sie uns vorgegaukelt wird. Die gibt's nämlich nicht. Ja. Und deswegen vielleicht so ein bisschen nicht ganz so skeptisch sein, ja. Gerade, ich sag's auch gern nochmal mit WhatsApp. Ich persönlich kann nicht verstehen, wie man das nutzt. Warum man das nutzt. Aber es gibt halt viele Leute, die haben Bekannten, die WhatsApp nutzen und dann machen sie es auch. Warum? Weil es einfach ist, ja. Da macht man sich nicht die Gedanken drüber, dass sein ganzes Telefonbuch auf dem Server von WhatsApp hochgeladen wird, dass die Sicherheitsvorkehrungen immer noch haarsträubend sind bei WhatsApp. Dass WhatsApp auch nur noch Teil einer großen Firma, nämlich Facebook, ist. Und deswegen ist es wirklich ein Drama. Ja? Und wenn man dann eben sagt, ja, nutzt das, nutzt kostenlos XMPP mit OTR, ja, du hast nicht nur ein Programm, du hast viele Programme, die du nutzen kannst. Du kannst vom Desktop aus nutzen, du kannst vom Handy aus nutzen. Nein, nein, nein, alles nicht, weil, ja, schon hier bei der Installation, ja, wie, da muss ich dich ja eintragen. Nö, das ist immer zu viel Stress. Fertig. Ja, gut, dann ist das eben das Problem. Ja, und nur weil die Leute eben zu faul sind, ich benenne es mal, funktioniert dieses System überhaupt, ja, mit dem Ausspionieren. Weil XMPP zum Beispiel mit OETR, ich sag's immer wieder, es ist noch kein Verfahren bekannt, wo das entschlüsseln kann, so sagen wir, ohne größere Anstrengungen. Und selbst mit größeren Anstrengungen könnte man dann nur einige Textpassagen entschlüsseln, weil der Key immer wieder neu geändert wird. Also es ist ein Wettlauf sozusagen und die Entschlüsselung, wie gesagt, geknackt ist der Code noch nicht. Und selbst wenn man davon ausgeht, dass er mal irgendwann geknackt werden könnte unter einem riesigen Aufwand, ja, also wenn man zum Beispiel Staatsfeind Nummer 1 ist, ja, dann könnte es vielleicht sein, dass man mit der riesen Rechenkapazität einer ganzen Nation vielleicht den Code entschlüsselt werden kann und dann, tja, Da muss man das für jeden Textabschnitt, ja, jeden Tag wieder einzeln tun mit den Daten, und das ist ein Riesenaufkommen, das geht so einfach nicht. Und damit ist es ja aber auch schon Genüge getan. Man muss ja nicht unbedingt so extrem, sage ich mal, verschlüsseln, dass ja, dass es niemals zu knacken ist. Übrigens, das geht auch gar nicht, ja, 100% sicher gibt's nicht. Aber man kann es so gut verschlüsseln, dass es vollkommen utopisch ist und unrentabel für irgendeine Firma, für irgendeine Regierung, die Daten zu entschlüsseln. Also gut. Wie gesagt, guckt euch mal den Artikel an, Folge 162. Da habe ich eigentlich schon alles groß gesagt. Ich bleibe natürlich dran am Thema. Immer wenn sich was tut, sag ich da nochmal Bescheid. Übrigens nicht verunsichern lassen. OpenSSL auf Android nutzt die Presse gerne oder hat die Presse gern genutzt. Könnt ihr gleich vergessen. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, Android ist ein System, das von Google kommt, klar. Von daher sind eben auch Grenzen gesetzt, also vom Prinzip her schon von der Sicherheit. Ja. Aber dennoch, wenn man diese Sachen hier dann beherzigt und eben so gut wie es geht auf die Cloud-Daten verzichtet, Programme wie K9-Mail, APG und so weiter benutzt, dann ist man eigentlich relativ sicher. Ja, das muss man ganz klar sagen. Gut, ich komme jetzt mal weiter zu den News. Und da war die Woche zum Beispiel das ZTE. Also jetzt Google Launcher, also Google Now Launcher benutzen wird als Standard. Im Prinzip heißt es, das Telefon hat dann ja ein Stock Android Aussehen zumindest. Ist gar nicht schlecht. Angefangen wird jetzt mit dem ZTE Plate WEC 4G. Ja, das ist ein komischer Name. Und das Teil kommt mit dem Snapdragon 400 Prozessor. 4G, also das heißt LTE, und Android 4.4 ist drauf. Sehr gut, natürlich, klar, muss ja auch sein, weil der Google Now Launcher nur auf Android KitKat läuft. Weiteres ist jetzt noch nicht bekannt. Es wird sicherlich ein Mid-Range-Phone sein, also kein Flaggschiff-Gerät jetzt, ja. Das kann man schon anhand von dem Snapdragon 400 Prozessor deutlich sehen. Aber warum nicht? Nur her damit. Ja, es zeigt auch, dass der Trend vorhanden ist, bei den Herstellern jetzt mehr und mehr Richtung Stock Android zu gehen. Das hängt bestimmt auch mit dem Druck zusammen, den Google jetzt immer weiter aufbaut auf die Hersteller, damit eben hier kein solches Chaos mehr bei den Oberflächen ist, sondern eben das Android Android ist und zumindest ähnlich funktioniert auf allen Geräten. Zwei Firmen sträuben sich natürlich dagegen, klar, HTC vor allem und Samsung, die setzen voll und ganz auf ihre harten und ganz stark modifizierten Systeme. Samsung macht es jetzt momentan sogar bedenklich stark. Ich hatte ja auch schon mal berichtet im Uncast darüber, dass sich Google und Samsung vielleicht so ein bisschen näher gekommen sind. Letzte Woche habe ich allerdings wieder Berichte gehört, dass dies eben offenbar massiv gescheitert ist, dieses Vorhaben. Auslöser war wohl, dass Samsung ein Gerät rausbringt, ein Handy rausbringt mit Tizen oder Tizen, und das ist natürlich ein herber Schlag gegen Google. Auch wenn das Gerät jetzt nicht unbedingt das Ausschlaggebende ist, auch nicht das ein großes bekanntes Gerät. Ja, es wird auch, glaube ich, nur in Russland, in Indien dann verkauft werden erstmal. Von daher könnte man ja sagen, naja gut, das ist jetzt eine wirkliche Bedrohung. Nein, es ist auch keine Bedrohung, das Handy, aber die Bedrohung ist eben, dass Samsung hier die Muskeln spielen lässt und klar macht, Wir können jederzeit, wenn wir wollen, auf Android verzichten. Es ist nicht so, dass das da keine Apps gibt. Die können durchaus einige Android-Apps zum Laufen bekommen über das Tizen. Das ist absolut kein Problem. Und die werben ja jetzt auch kräftig Entwickler an, für Tizen zu programmieren. Und das ist natürlich ein weiterer Dorn im Auge von Google. Und jetzt kam auch die Meldung, dass das Galaxy Gear in den USA, also das Original Galaxy Gear in den USA auf Tizen geupdatet werden kann. Das heißt, Benutzer werden gefragt, ob sie das wollen, und dann wird Android quasi gelöscht und es wird Tizen drauf gemacht. Ja. Und das ist wirklich ein äußerst beunruhigendes Zeichen, weil theoretisch könnte das ja auch mit den Telefonen so passieren. Hier hat Samsung klar gemacht, wenn wir wollen, können wir unsere Geräte von heute auf morgen per Update von Android auf Tizen stellen. Dann haben wir wirklich ein riesengroßes Problem. Viele Benutzer würden das erst dann merken, wenn die App, die sie benutzen wollen, auf einmal nicht mehr geht oder man kann die App nicht mehr runterladen oder ähnliches, ja. Aber ich denke, dass Samsung da durchaus Möglichkeiten hätte, durch eine Emulatorschicht das so zu machen, dass nur wenige Apps davon betroffen wären. Die meistgenutzten Apps bei den Leuten würden dann funktionieren, die Leute würden das nicht mehr merken, weil optisch kann das ja genauso aussehen wie ein TouchWiz-Telefon unter Android. Ja, das hat man gesehen beim Galaxy Gear, als man optisch überhaupt so gut wie keinen Unterschied feststellen konnte zu der Android-Version, und von damit ist es eigentlich noch einfacher, den Kunden vorzusetzen als ein Firmware-Upgrade von Google. Ja, wenn die Leute hier zum Beispiel, das wird noch was geben mit Android L, weil da die Unterschiede ja relativ groß sind. Aber wenn ich da sehe, wie die Leute reagieren, wenn die Android 4.2 haben, dann kommt auf einmal das KitKat-Update. Da sind einige richtig sauer deswegen und finden es überhaupt nicht lustig. Und möchten gern ihr altes Handy, sagen die dann, wieder zurückhaben, ne? Also das 4.2. Und da wird es hier weniger Probleme geben, weil das die Leute so gut wie überhaupt gar nicht erst merken. Die denken, was sind da oben, vielleicht ist der Zeichensatz irgendwie anders da oder so, ja, falls die normalen Leute überhaupt drauf gucken. Ja, so ist es. Also ziemlich gefährlich, diese Strategie, und angeblich soll da jetzt auch im Hintergrund wieder ziemlich Ungemach herrschen, ja. Gerüchte, Gerüchte, aber durchaus plausibel. Amazon ja, lässt auch keine Möglichkeit aus, hier andere Firmen gegen sich aufzubringen. Ja, auch die setzen natürlich gegen Google ihr eigenes Fire OS ein, was ja ist eigentlich ein Affront. Das basiert ja auf Android, und wurde aber so komplett neu oder verändert, dass eben da das als getrenntes System gesehen werden muss. Ja. Und jetzt bringen die auch noch das Amazon Wallet raus und treiben damit eine weitere Zersplitterung voran, statt eine Zusammenarbeit. Finde ich übrigens sehr, sehr schade. Das Problem bei den Wallet-Diensten, also bei den Bezahldiensten, bei den mobilen oder eben die digitale Brieftasche, wie es ja direkt übersetzt eigentlich heißt, so das Wallet. Da müssten eigentlich die ganzen Firmen zusammenarbeiten, statt gegeneinander arbeiten, weil das Problem ist, dass die Banken ziemlich mächtig da sind und den Finger drauf haben. Und man hat es ja gesehen, Google Wallet ist größtenteils abgeblitzt, ja, bei den Händlern. Außerhalb von den USA ist es so gut wie gar nicht vorhanden. Google Wallet wird eigentlich nur noch benutzt, um eben im Play Store einzukaufen. Und selbst das ist naja, wird ständig noch Alternativen gefordert. Ja, jetzt kommt Easys. Ja. Die werden ihren Namen übrigens noch ändern, ne, aus verständlichen Gründen, die auch sowas anbieten. Und jetzt kommt ein großer anderer Player, eben Amazon, und bringt das Amazon Wallet. Und da können eben dann auch Sachen darüber gekauft werden. Alle wollen in den Markt, auch in den Offline-Markt und wieder ein Payment-Tool. Und jetzt ist doch klar, ich meine, die Händler, was sollen die machen? Sollen die jetzt Amazon nehmen? Sollen die Easys nehmen? Sollen die Google nehmen als Bezahldienst oder sollen gar keinen nehmen? Ja? Und die Banken, die müssen ja auch das jeden Einzelnen genehmigen. Also momentan sehen zum Beispiel Stadtsparkassen es unmöglich an, dass sowas wie Google Wallet mit NFC-Chip und so zum Bezahlen genutzt werden kann. Das würden die so nicht akzeptieren. Ja. Und es sind ja auch ziemlich große Bankengruppen, aber auch kleinere Banken wollen lieber ihr eigenes Ding machen. Da ist bei den Deutschen Banken ist da eigentlich eine Vorbereitung, ja, dass es also so ein eigener Dienst gibt, natürlich gegen Google gerichtet, ist ja klar. Also ich finde das alles schon ziemlich schlimm und es wird den Benutzern nicht helfen. Ja. Da müssen wir dann bei jeder Firma ein Wallet mal haben, da Amazon Wallet, ein Google Wallet, ein Easy Wallet, ja, ich weiß nicht. Also mir gefällt diese Entwicklung gar nicht. Und das sollte man vielleicht sich eher mal zusammenschließen, statt immer und immer wieder gegeneinander zu kämpfen da. Xiaomi 4. Na, Xiaomi Mi 4, oder? Mi 4, könnt ihr aussprechen, wie ihr wollt, soll das schnellste sein. Ja, das schnellste Smartphone, das es auf dem Markt gibt. Das verspricht Xiaomi in einer Ankündigung, ja. Mit einem Snapdragon 801 Prozessor mit 2,5 GHz, 3 GB RAM, 5 Zoll Display, 1080p Auflösung und das Ganze mit einer 3080 mAh Batterie, also Akku und 13 Megapixel Kamera für auch 4K Video zu nutzen, die unnützeste Erfindung seit Raider in Twix umbenannt wurde, ja, also, und eine Frontkamera mit 8 Megapixel für Selfies natürlich ausgezeichnet, das ist wichtig. 16 GB Version soll für 320 US-Dollar auf den Markt kommen und 64 GB Version für 400 US-Dollar, Preis ist sicherlich sehr, sehr gut. Ob es dann das schnellste sein wird, das werden dann die Benchmarks zeigen und ja, da dürfen wir mal gespannt sein. Auf jeden Fall, ob es das schnellste ist oder nicht, es wird jedenfalls sehr viel Power haben und es ist eine schamlose Kopie der Konkurrenz. Ja, wenn ich mir das angucke. Furchtbar. Hässlich. Aber immerhin gute Leistung. Nvidia bringt ein neues Shield-Gerät heraus und nicht, wie man jetzt vermuten könnte, eine neue Shield Gaming-Konsole, diese tragbare, sondern ein Tablet, das auch für Spielen perfekt geeignet ist. Ja, dazu gibt es einen Controller, einen Wireless-Controller, mit dem man eben die Shield Games nutzen kann. Ja. Das finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. Somit hat man ein vollwertiges 8 Zoll Tablet, 1920x1200 Bildpunkte Auflösung, ein Tegra K1 Prozessor mit sage und schreibe 192 GPU-Kernen, 2 GB RAM, 16 GB oder 32 GB interner Speicher, MicroSD-Karte ist auch noch vorgesehen, 5 Megapixel Kamera zum Aufnehmen, 2 Megapixel Kamera Front-Facing, HDMI 1.4 Ausgang, Bluetooth 4.0 und LTE. Also alles, was man für ein vernünftiges Tablet braucht und mehr. Und gleichzeitig das eben mit dem speziellen Shield Controller als vollwertige Gaming-Konsole auch zu nutzen ist. Das ist doch mal eine schöne Sache. Somit hat man beide Geräte zusammen. Und ich denke, der Ansatz ist sicherlich ganz, ganz gut. Die Preise sollen auch traumhaft sein. 299 soll das Tablet kosten und 59 Dollar nochmal der Controller. Damit muss ich sagen, ist es auch vom Preis her bei dieser Leistung exzellent. Und man darf sich freuen, wie das dann im Praxistest abschneidet. Ich halte euch dann natürlich auch auf dem Laufenden. Ich finde, das ist wirklich eine tolle Sache. Das Shield-Gaming-System hat mich natürlich in keinster Weise angesprochen, weil warum sollte ich das holen, und vom Format her ist es einfach nicht vernünftig zu nutzen als Smartphone-Ersatz beziehungsweise als Tablet-Ersatz. Und gleichzeitig kann ich mit jedem normalen Tablet eben auch spielen. Und das hat eben Nvidia hier bei dem Shield-Tablet offenbar auch so gesehen dann und hat jetzt eben beides so herausgebracht, dass man es sowohl als auch benutzen kann. Gute Taktik, und damit könnte Nvidia vielleicht sogar wirklich eine interessante Rolle spielen im Tablet-Bereich. Den Tesla S, ja, das Traumauto von vielen, den kann man jetzt auch bedienen mit der Uhr. Ja, mit einer App. Da lässt sich jetzt auch verschiedene Sachen im Auto bedienen. Nein, fahren könnt ihr zum Glück noch nicht damit, aber man kann etliche Sachen machen, zum Beispiel Tür aufmachen und verschließen. Auch das Sonnendach kann man aufmachen und schließen und natürlich auch hupen, ja, damit. Aber finde ich sehr, sehr interessant, aber dennoch, naja, gut, dann, ihr wisst ja, wie zu den Uhren da stehe, ja. Ich würde mir sowas wünschen für ein externes Tablet oder Smartphone, und das würde mir schon vollkommen reichen. Ja, genau. Ja, genau, Updates gibt's, ne? Updates 4.4.3 als Sonderversion jetzt fürs HTC One M8. Ja. Und zwar ist die Version, die eben HTC jetzt rausbringt, die 4.4.3, eigentlich ein 4.4.4. Ja, zumindest was die Sicherheitsfixes anbetrifft. Sind nämlich alle Fixes von 4.4.4 sind enthalten in dieser Version, obwohl es eine Versionsnummer drunten ist. Schön, und das finde ich auch lobenswert, dass hier die Sicherheitsupdates auch eingebaut werden, so schnell wie es geht. Aber ich finde es auch eine bedenkliche Entwicklung. Jetzt gibt es also verschiedene Versionen, die bei verschiedenen Quellen ganz andere Inhalte haben. Also das heißt, ein Original 4.4.3 für, sagen wir mal, Nexus hat jetzt ganz andere Inhalte, auch sicherheitstechnische Inhalte, wie zum Beispiel ein 4.4.3 bei HTC. Damit sind eigentlich diese ganzen Versionsnummern für Android jetzt vollkommener Mumpitz geworden, wenn die Firmen da quasi Sachen aus einer neueren Version von Android rausnehmen und in eine alte Version von Android einbauen und diese aber mit der alten Nummer lassen. Furchtbar. Furchtbar. Von dieser Position aus gesehen. Schön natürlich, dass die Sicherheitsupdates da jetzt dann trotzdem drin sind. Ja. Aber eigentlich, wenn man jetzt hört, zumindest wenn es jetzt um HTC geht und um eben normal Android, dann kann man nicht mehr sagen, ja, das ist das, diese Versionsnummer, weil die Versionsnummer nicht mehr übereinstimmen. Furchtbar. Komplettes Chaos. Da wird Apple sicherlich noch was dazu sagen, zu diesem Versionsnummern-Chaos jetzt, das daraus entstehen könnte. Von den WordPress-Machern gibt es eine Selfie-App jetzt im Store, und ich hoffe, dass die sicherheitstechnisch nicht so diskussionswürdig ist wie WordPress. Interessant ist auf allemal, sind wir mal ehrlich, ja, alle schimpfen auf die Selfies, aber das ist offenbar nicht nur das, was die Leute posten, sondern das ist auch das, was die Leute sehen wollen, ja, zumindest wenn es hübsche Mädels sind oder so, ja, oder umgekehrt auch, ne? Das kommt drauf an, aber sagen wir mal, prozentual gesehen haben die hübschen Mädels mehr Chance hier als mit den Selfies irgendwas zu reißen, ne? Aber trotzdem, sie sind beliebt. Jung, alt, alle haben das. Katzen-Selfies, Hunde-Selfies, ja, die sind jetzt gerade stangenkommen, ne? Aber dass jetzt hier so die WordPress-Entwickler so eine Selfie-App raushaben, was haben die denn vor? Ja. Interessant. Aber warum nicht? Ja, eine eigene Selfie-App, so im Instagram-Style, warum nicht? Ja. Ah, wer weiß. Ich werde mir die Software mal angucken. Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, aber ich werde mir sie tatsächlich mal installieren, ja, und werde mal schauen, was man damit alles noch so machen kann. Wer sagt denn eigentlich, dass man ein Selfie machen muss? Ja, es ist irgendwie in den AGB festgelegt. Kann ja trotzdem was anderes sein. Und schauen wir mal, vielleicht ist das ja eine Konkurrenz zu Instagram, die wäre dringend notwendig. Ja. Und ich denke, das könnte noch interessant werden. Zumal da auch noch ein Snapchat-ähnliches Feature mit integriert ist, ja, also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, so gar nicht schlecht, ja. Und man kann mit auf die Selfies von anderen Leuten mit eigenen Selfies antworten. Hehehe, tja, cool. Aber interessant, also wenn da jemand so ein Nackt-Selfie macht, oh je, nee, dann werde ich nicht drauf antworten mit dem eigenen Selfie. Das erspare ich der Welt. Jo, und Modern Combat 5 ist im Play Store. Wer jetzt Zornesröte im Gesicht hat wegen den Selfie-Apps da, ja, und den Selfies im Internet, der kann seiner Wut freien Lauf lassen, indem er sich Modern Combat 5 herunterlädt und dann alles schießt, was sich bewegt, nach alles schießt, was sich nicht bewegt, ja, alles schießt, was sich nicht bewegt. Für $6,99 ist im Google Play Store zu bekommen und erneut zeigt hier Gameloft mit der Modern Combat Reihe oder mit Modern Combat 5, dass grafisch anspruchsvolle Games möglich sind, die Spaß machen, ja, und die wirklich zeigen, dass die Smartphones und Tablets mittlerweile angekommen sind in den Spielekonsolenregionen, was die Leistung betrifft, ja, da komme ich dann auch später nochmal dazu in den Community News mit Leistung, ja, und so. Ja, und ich muss sagen, ist doch okay. Also wenn man mit der Steuerung zurechtkommt, ist es okay. Ich selbst finde halt 3D-Shooter ohne Tastatur und Maus ist einfach katastrophal. Und auf dem Touchscreen-Display würde das bei mir nur dazu führen, dass nach 5 Minuten das Telefon an die Wand geklatscht werden würde. Aber offenbar scheinen dann doch viele Leute damit zurechtzukommen oder das eben in Kauf zu nehmen, die miserable Steuerung. Wobei hier bei Modern Combat 5 muss ich auch ganz klar sagen, ich habe die Steuerung nicht probiert. Ja. Nur von dem, was ich jetzt hier so sehe, ist es eben diese normale Shooter-Steuerung für Touchscreens und die ist einfach furchtbar, meiner Meinung nach. Aber dennoch, ja, hat dieses Genre mittlerweile auch auf den Smartphones doch seine Fans, die 3D-Shootern, und da muss ich sagen, bringt es zumindest mal grafisch für 6,99 einiges hier auf die Smartphones und Tablets. Verizon lässt den Benutzer jetzt Bloatware deinstallieren. Das ist ein Novum. Und vor allem äußerst ungewöhnlich, das geradezu von Verizon zu sehen, denn Verizon ist bekannt dafür, dass sie ziemlich rigoros ihre Sachen da drauf klatschen, ja, und auch natürlich durch das Art von Netz, was die haben, ist es alles ziemlich geschlossen. Umso mehr oder umso erfreulicher ist es, dass jetzt mit Beginn von dem LG G3 den Benutzer möglich ist, mit dem eingebauten App Manager von Android eben diese Bloatware, wie sie genannt wird, zu deinstallieren, also die Verizon Apps quasi, dass die eben deinstalliert werden können und oder sagen wir mal zumindest mal die viele Apps, die eben von Verizon grundsätzlich drauf gemacht wurden, ja, aber die Verizon eigenen Apps, die wo also wirklich für zum Beispiel das Netz oder so, wo es sind, die kann man nicht runter machen, ja. Aber immerhin, es ist ein guter Anfang und ich hoffe doch, dass sich hier die Netzbetreiber bei uns auch das als Beispiel nehmen und dann es ihnen ermöglichen, den ganzen Rotz da runterzuwerfen, ja. Dann könnte man auch wieder vielleicht von dem einen oder anderen Netzbetreiber mal wieder ein Handy kaufen, ja. Und tja. Gut, ich komme jetzt mal zu den Community-Sachen. Ja, da habe ich eine Mail bekommen. Moment, das gucke ich mal. Ja, vom Dude. Ja, Schreibt nach: Hallo Doc Rio, Google stellt zum 1.8. den Support von Outlook mit Google Calendar Sync ein. Ja. Ich würde hierzu deine Meinung interessieren, warum Google so etwas tut. Da ich beruflich verpflichtet bin, Outlook zu nutzen, frage ich an, ob du Tools zum Synchronisieren empfehlen kannst oder einen guten Tipp hast. Ja, warum tut Google so etwas? Ganz einfach, es gibt mehrere Standards zum Synchronisieren von den ganzen Geschichten, und Google hat sich entschlossen, das zu tun. Das ist übrigens schon 2 Jahre bekannt. Hat man also der ganzen Ecosphere, sage ich mal, die Möglichkeit gegeben, da sich entsprechend vorzubereiten, anzupassen. Natürlich ist wie erwartet nichts passiert. Microsoft will geradezu hier haben, dass es so nicht mehr funktioniert, weil genau wie du gesagt hast, oftmals wird man eben dazu gezwungen, das zu nutzen. Damit kann natürlich Microsoft oder will Microsoft so eine Art Entscheidungsszenario hervorrufen, ja, wo man sagen muss, entweder oder. Ja. Dass Google sich früher oder später von diesem ganzen Ding verabschieden wird, wie gesagt, war klar, weil eben auch da unter Umständen irgendwann rechtliche Probleme eine Rolle spielen könnten. Deswegen hat man jetzt einfach auf einen anderen Standard gesetzt. Und 2 Jahre ist wirklich eine lange Zeit. Firmen, vor allem bei uns, sind halt oft noch auf Outlook spezifiziert. Das ist natürlich ein schwerer Fehler, und ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass man das so macht. Aber tja, die IT, die ist halt eingefahren, und wenn der Admin eben hier, sag ich mal, Microsoft-Fan ist, dann wird niemals sich was ändern, ja, weil der Chef meistens eben dann auf den Admin hört, und wenn der Admin da keine Sperenzien macht, dann wird auch nie umgestellt werden, weil Umstellungen das sogar noch unter Umständen Geld kostet. Und das nutzt eben Microsoft auch aus. Eine Lösung, eine richtige Lösung wird es dafür nicht geben. Ja, das sage ich gleich. Microsoft wird garantiert nicht in absehbarer Zeit Google Sync unterstützen. Und Google hat meiner Meinung nach da schon gut daran getan, die eben rechtlich gesehen auch das zu unterbinden. Ja, und ich finde, man muss sich halt entscheiden. Google Universe oder Microsoft Universe. Beides sind ja so unterschiedlich. Hat mich gewundert, dass es überhaupt jemals funktioniert hat. Aber das Problem ist natürlich für Nutzer. Ja. Während in den USA und in vielen anderen Ländern die Outlook-Vorherrschaft schon ziemlich im Bröckeln ist, ja, ist es bei uns noch überhaupt nicht abzusehen. Ja. Da sind sogar Leute, die verzweifelt, ja, mit verschiedenen Diensten so eine Kaskade machen, dass sie mit ihrem Android-Gerät eben zum Beispiel Sachen machen können. Ja, das läuft dann ja legal oder illegal für die Firmen. Ja, das wissen viele Firmen nicht. Läuft es dann über andere Server, was noch riesen Sicherheitslücken reinkloppt, nur damit man eben mit dem ganzen Outlook-System wieder kompatibel sein kann. Das ist natürlich kontraproduktiv, und viele Admins würden auch hier Ceter Mordio schreien, aber das läuft auch außerhalb von der Kenntnis der Admins, ja, teilweise ab. Da kenne ich zum Beispiel eine große Firma, die hier ihre gesamten, oder die Mitarbeiter, fast die gesamte Belegschaft routet die Sachen herum und benutzt Google-Dienste, ja, und routet die wieder dann zurück in die Firma, und die Firma weiß gar nichts davon, weil keiner will mehr mit dem überholten, antiquierten System arbeiten dort. Aber ja, der Admin und der Firmenboss sagen halt: Nö, machen wir nicht. Ja, das wird genutzt. Google ist das Böse, und Google wird nicht genutzt. Ja, und dann sagen die Firmen: Okay. Sagen die Mitarbeiter: Okay. Wir müssen uns fügen, aber tja. Dann wird's halt so getrickst. Ja, ganz schlimm, und das unterwandert natürlich auch die Sicherheit der Firmen. Aber das haben sie sich auch eben selbst zuzuschreiben. Was kann man jetzt als Lösung machen? Nützt ja nichts, wenn ich hier lamentiere. Als Lösung gibt es verschiedene Programme bzw. Add-ins, wo mir am vielversprechendsten erschienen zum Beispiel Alkal vor OL, ja, ist verlinkt. Da muss ich sagen, was mir dann nicht gefällt, ist, dass der Setup-Prozess ist so lächerlich kompliziert. Also das ist schon wirklich übel, scheint aber gut zu funktionieren danach. Und dann gibt's noch ein CalDAV-Add-In. Ja, damit ist es dann eben möglich, mit Microsoft Outlook dazu synchronisieren. Bis Ende des Jahres ist dieses Add-in für Outlook kostenlos, ja, und danach kostet 10 Euro. Ob das dann wirklich hilft, ist die Frage, weil, soweit ich das sehe, ist das ein Add-in für Microsoft Outlook. Ja, und da muss natürlich auch geschaut werden, dass man das überhaupt installieren darf, ja, und installieren kann. Ja, und das wird auch nochmal kritisch. Ja. Auf jeden Fall, es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie man Outlook-Kalender mit Google-Kalender, ja, zumindest mal sporadisch synchronisieren kann. Ja. Das ist ein bisschen kompliziert. Bei einigen hat es funktioniert, ein Zwei-Wege-Sync, bei den anderen ist es nur ein Weg. Also man weiß da nicht genau, deswegen haben auch einige die Anleitung wieder zurückgezogen. Ich habe jetzt auch keine geschrieben deswegen, weil es nicht ganz klar ist, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, was da das Problem ist. Ja, aber man kann zum Beispiel bei iCal auf der Gmail, auf der Google-Kalender-Oberfläche kann man die iCal-Adresse sich herauskopieren und diese dann bei Outlook als Kalender eintragen, ja, als Kalender, nicht einfach nur als Import, sondern als Online-Kalender eintragen. Und dann sollte eigentlich die Zwei-Wege-Synchronisation folgen. Das heißt, wenn man bei Outlook was macht, wird es synchronisiert mit dem Google-Server und wenn man beim Google-Server macht, sowieso, klar. Warum das jetzt bei einigen überhaupt gar nicht funktioniert, das kann ich nicht sagen, aber probieren kann man es mal. Das ist die einzige Lösung übrigens, wo ich jetzt gesehen habe, wo wirklich kostenfrei ist und wo man keine zusätzliche Software installieren muss. Ja. Und das dürfte auch für viele ausschlaggebend sein, weil nämlich genau das bei vielen Systemen nicht möglich ist, dass da einfach neue Software installiert werden kann. Also mal probieren, was da funktioniert und was am besten. Ich habe das beides hier verlinkt, CalDAV Add-in und iCal4OL auch und ja, probier's mal aus. Apps übertragen auf einen anderen Account, das wurde gefragt vom Set in der Community. Es ist wirklich nicht einfach. Also ich habe es eigentlich kategorisch schon ausgeschlossen. Allerdings gibt es so eine Art Konto-Zusammenführung, die möglich ist. Ja. Es ist eben kein Zusammenführen von den Konten. Ja, aber man kann einige Daten zumindest mal mit Hilfe von einem Tool, ja, verschieben. Ja. Aber ich glaube, dass das für die Apps so einfach nicht funktioniert. Ja. Also ich glaube, die Apps werden so nicht funktionieren. Die Apps sind eben für einen Account eigentlich gemünzt, ja, fest gemünzt. Und da gibt's massive Probleme, wird auch massive Probleme geben, wegen den Kopierschutz, also DRM-Sachen, die enthalten sind. Das wird so nicht funktionieren. Ja. Aber es gibt trotzdem eine Lösung für dein Problem. Und deswegen lese ich jetzt hier mal deine Frage auch vor. Mal eine Frage an all die Android-Erfahrenen. Ist es möglich, mit all meinen Apps zu einem anderen neu erstellten Google-Account zu wechseln? Die E-Mail-Adresse meines langjährigen Hauptaccounts wird leider von E-Mails überschwemmt, die ich nicht möchte, da ich sehr viele Newsletter und Communities darüber laufen habe und die scheinbar teilweise diese Adresse auch wieder an weitere Firmen oder Spammer oder Menschen weitergeleitet haben, die ich nicht alle blocken oder filtern kann. Voraus schon mal danke für euer Feedback. Ja, das Problem kenne ich nur zu gut. Aber es gibt da, wie gesagt, trotzdem noch eine Lösung. Du kannst einfach die Apps bei deinem Account lassen und leg dir einen neuen Account an. Trag den ein in das Android-Gerät, ein neuer Account, und da hast du dann die neue E-Mail-Adresse und alles. Jetzt gehst du hin und änderst die Sync-Einstellungen, ja, bei dem alten Account, von dem du keine weiteren Infos, Daten, E-Mails mehr haben möchtest, und schaltest einfach bei dem die ganze Synchronisation aus. Ja, damit gibt's keine Mails mehr an Google Mail von diesem Account. Es gibt keine sonstigen Benachrichtigungen. Also der Account ist zwar eingetragen im Handy, ist aber nicht mehr aktiv, greift nicht mehr wirklich ein. Ja. Bei dem anderen Account schaltest du die Synchronisation einfach komplett ein. Somit hast du alle Daten, alle E-Mails und so weiter, die an den anderen Account kommen, kriegst du bei Gmail rein. Und bei den anderen Programmen, Google Kalender, alles ist dafür natürlich betroffen. Und die Programme, die funktionieren aber dennoch, die Apps auf deinem Gerät, weil ja noch der andere Account ist ja noch eingetragen, und damit können sich die Apps verifizieren und alles ist wunderbar. Ja, also das geht. Das musste ich zum Beispiel gezwungenermaßen bei mir auch machen. Und zwar, als da die Umstellung kam, oder als es dann ging, offiziell, ja, von at Google Mail auf at Gmail. Ja, es ging vorher ja nur inoffiziell. Und dann wurde ja umgestellt, und ich bin eigentlich immer gern, wo dann das auch so eine Umstellung dann auch komplett machen will. Also habe ich dann natürlich meinen Account, so wie es vorgeschlagen wurde, auch geändert, so dass meine offizielle Adresse at Gmail ist und nicht mehr at Google Mail. Ja. Und oder war, ich benutze ja jetzt kein Google Mail mehr, aber vorher, ja. Und damit gab es aber auf dem Galaxy Tab ein massives Problem, weil dem konnte man nicht weismachen, dass das der gleiche Account ist. Und den alten Account löschen ging nicht mehr. Ja, also ich konnte den nicht löschen, weil es geheißen hatte, hier, da wären Programme drauf, die nur unter dem Google Mail Account laufen, aber nicht unter Gmail. Ja. Und tatsächlich war das dann auch so, ich konnte also den Account nicht löschen. Und dann habe ich das genau so gemacht. Ich habe die alte at Google Mail Adresse einfach auf komplett inaktiv gesetzt, keine Syncs mehr, überhaupt nichts mehr. Und dafür die neue Google Mail Adresse eingetragen, den neuen Account quasi eingetragen. Und da ging alles wunderbar mit der Synchronisierung dann. Aber die Programme konnte ich trotzdem noch nutzen, weil eben noch der alte Account mit at Google Mail eingetragen ist. Sehr seltsam, dubios, aber deswegen kann ich dir versichern, das klappt auch. Und ja, damit dürfte zumindest mal so das Problem ja, mit einem Workaround gelöst worden sein. Ja, dann kam noch eine Frage: Ist denn 1 GB zu wenig? Auch hier das Set. Es gibt ja mittlerweile fast nur noch Phones mit 1 oder 2 GB RAM. Dabei kommen auch manche Markengeräte noch neu mit 1 GB heraus. Habt ihr schon ein konkretes Beispiel gefunden, wo 1 GB nicht ausreicht? Rio hat sich ja auch ein 2 GB Tablet geordert. Bin unschlüssig, ob 1 GB noch Sinn macht. Hat vielleicht jemand die Preview von Android 11 schon auf einem Nexus getestet? Benötigt das mehr oder weniger RAM als die Android 4er Versionen? Ja, also erstmal, 1 GB geht jetzt noch. Ja, also das kann man durchaus noch machen. Würde ich es jetzt nochmal kaufen? Nein. Weil man muss bedenken, die Laufzeit von so einem Gerät, wenn man das nach Vertrag jetzt münzt, sind 2 Jahre. Die Anforderungen an die Geräte werden immer höher. Ja, mittlerweile gibt es jede Menge Apps, die über 1 GB Speicher verbrauchen auf dem Gerät. Entsprechend viel, natürlich nicht alles, aber entsprechend viel wird auch in den Nutzspeicher, also in das RAM reingeladen. Und somit merkt man dann immer wieder, wenn solche großen Programme benutzt werden. Und man geht dann zum Beispiel aus dem Programm raus. Beispiel, man kriegt eine E-Mail, ja. So, dann will man kurz unterbrechen, geht also aus dem Programm raus und hoppla. Erstmal schwarzer Bildschirm, dann dauert der Aufbau ein bisschen, ja, und hoch, da ist die Oberfläche. So, dann holt man die Mail, guckt sich die Mail an, na, okay, ist nicht wichtig, zack, löschen, so, geht zurück, nimmt dann den Task-Switcher, will wieder auf das Spiel, ja, und was seht ihr da? Das Spiel wird neu geladen. Und das kommt daher, weil eben der gesamte Speicher nicht ausreicht, für diese 2 Programme zusammen zu nutzen. Ja. Und genau das ist das Problem. Multitasking. Ja. Je größer die Programme werden und je mehr man eben separat machen will, desto schwieriger wird es. Ja. Und das Rumschaufeln von dem RAM ist zwar gut gelöst und wird auch bei Android L übrigens noch besser gelöst werden, aller Wahrscheinlichkeit nach, aber das Problem bleibt bestehen, dass eben ist es RAM voll, muss das ausgelagert werden im Prinzip, ja, wird gelöscht, dann wird die neue App geladen, das kostet natürlich Zeit, und dann, wenn man zurück will und der Speicher halt nicht ausreicht für beide, ja, dann ist eben, muss das eben Spiel neu geladen werden, weil es komplett beendet wurde, gelöscht wurde aus dem Speicher. So ist es leider und deswegen kann man durchaus sagen, wer 2 GB oder mehr hat, kann flüssiger arbeiten mit dem Gerät als jemand, der nur ein knappes Gigabyte hat. Und ein Gigabyte ist eben jetzt nun mal knapp. Funktionieren tut's. Nur eben nicht ganz so effektiv, nicht ganz so schnell, nicht ganz so ruckelfrei, sage ich mal. Der Arbeitsfluss wird eben unterbrochen, wenn man speicherintensive Programme eben benutzt. Bei Android L ist es so, man kann auch noch nicht viel dazu sagen, weil das ja alles nur Preview-Versionen sind. Also das ist noch weit, weit weg von der Speicherorganisation, die im Endeffekt dann auch tatsächlich gemacht wird. Nur ganz klar, im Moment, Android L verbraucht mehr Speicher als das Android KitKat, weil auch da designmäßig natürlich wieder viel, viel mehr Elemente reingehauen wurden. Klar, man hat viel an der Kompression gearbeitet und so weiter, aber trotzdem ist es eben immer noch deutlich, braucht deutlich mehr Speicherverbrauch. Ich bin auch der Meinung, dass es nochmal optimiert wird, ja, nach oder bevor das veröffentlicht wird. Also es wird bestimmt nicht ganz so schlimm sein, aber da kann man auch davon ausgehen, dass eben das neue System da auch mehr RAM verbraucht als das alte System, schon alleine wegen den neuen Möglichkeiten und den neuen Designs, die es da eben gibt. Ja, dann kommen wir auch nochmal, das ist eigentlich so in diesem Problem mit drin, ja, vom Matt Spike. Er schreibt, hallo, höher, schneller, weiter, Dual, Quad, Octa-Core, genauso wie damals bei den PCs, Hauptsache mehr. Was nützt mir der beste Benchmark, wenn mittags schon der Akku leer ist? Die Hersteller sollten mal dran machen, hier was Neues zu bringen. Aber anscheinend verkauft sich ein potenter Prozessor besser als lange Laufzeit. Wenn man in den Foren schaut, ist der Akku-Thread immer der mit den meisten Fragen. Ja, ich gebe dir prinzipiell zwar recht, ja, aber dennoch ist nun mal so, dass diese Leistung auch dringend benötigt wird. Gerade, ich habe es vorhin schon mal angesprochen mit den Spielen. Die Spiele sind verrückt, was die für Anforderungen brauchen. Und das war ja auch, ist ja auch ein Grund bei den PCs, ja. Es ist nun mal so, dass die Entwicklung mittlerweile bei Android sehr, sehr schnell ist. Zwar noch nicht ganz so schnell wie beim PCs, aber fast so schnell. Und beim PC ist halt so, dass das Gerät nach einem Jahr hoffnungslos veraltet ist, ja, wenn man die aktuelle Software sieht, die gerade dann erst rauskommt. Natürlich kann man das noch ein paar Jährchen nutzen, ja, aber nur dann, wenn man vorher gleich beim Anfang eine Mördergrafik hatte, ja, und eine Mörderausstattung hat, dann kann man es ein paar Jährchen nutzen. Wenn man sich am Anfang nur die Ausstattung kauft, damit das funktioniert, gerade so, dann kann ich euch versprechen, dann habt ihr in 2 Jahren ein Riesenproblem, wenn ihr aktuelles Spiel machen wollt. Ja. Und genau eben das Problem ist hier auch vorhanden. Das habe ich auch selbst schon mehrfach gemerkt bei den Handys. Wenn man sich die zu knapp kauft, dann gibt's ein Problem noch bevor der Vertrag zu Ende ist, ja, mit den aktuellen Games. Ja, teilweise werden die gar nicht mehr unterstützt, dann die alten Geräte. Updates gibt's auch keine mehr dafür. Die Software läuft, wenn überhaupt, so ruckelig, dass man die Krise kriegt. Ja, das muss man halt mit einrechnen. Ja. Und ja, das mit dem Dual Quad und Octa-Core ist auch so eine Sache. Also der Octa-Core-Prozessor beispielsweise von meinem T9 braucht weniger Saft als ein Dual Core vom Smartphone, weil es kommt auch darauf an, wie die Kerne zusammenarbeiten. Je mehr Kerne heißt nicht unbedingt, desto mehr Akku wird verbraucht, sondern das kann auch sein, dass dadurch sogar weniger Akku verbraucht wird, weil die Prozessoren nicht dauerhaft rödeln müssen ohne Ende. Außerdem ist es auch so, dass bei vielen Octa-Core-Prozessoren, so auch im T9, quasi vier Stromsparkerne drin sind und vier High-End-Leistungskerne. Ja, somit kann kleinere Aufgaben wie zum Beispiel Hintergrundtasks, Abfragen, Synchronisation im Standby-Modus werden dann die Low-End-Prozessoren benutzt, ja, die extrem wenig Strom verbrauchen. Während dann, wenn hier rechenintensive Aufgaben angefordert werden von den Prozessoren, werden die weitergeleitet an die leistungsstarken Prozessoren. Und da kann eben dann Power gezogen werden, aber das macht sich dann eben nicht ganz so deutlich bemerkbar wie bei den Geräten, die dann eben nur zum Beispiel nur ein Dual-Core haben, aber immer den Prozessor, den Hauptprozessor, der eben auch Power bringen muss, komplett mit Strom versorgen müssen. Und deswegen kann man das nicht so pauschal sagen. Die haben sich schon ziemlich gut weiterentwickelt, gerade was die Prozessoren anbetrifft, ja. Was sich eben nicht weiterentwickelt hat, und das ist das Problem, sind die Akkus. Ja, die Akkus, da muss mal was gemacht werden, ganz klar, weil die hinken mittlerweile der Leistungsanforderung deutlich hinterher. Ist schon klar, dass es physikalisch da Grenzen gibt. Man kann nicht alles machen. Ja. Aber dennoch müssten mal neue Ansätze gefunden werden oder ja, zumindest mal probiert werden. Ja. Warum es zum Beispiel noch kein Handy gibt mit einer Brennstoffzelle, ist mir einfach schleierhaft. Diese Systeme funktionieren in der Theorie schon seit Jahren, aber keine Firma bringt sie. Keine Firma macht sie marktreif. Keine Firma hat ein Handy mit so einem Brennstoff, mit so einer Brennstoffzelle. Und das hört sich so schlimm an, aber das ist überhaupt kein Problem, ja? Und da könnten Handys tagelang ohne Probleme durchhalten mit so einer Zelle, ja? Klar, es gibt natürlich wieder andere Probleme, aber die wären zu lösen, wenn sich die Firmen mal da hinten dran setzen würden. Aber offenbar ist es tatsächlich so, dass wirklich es nicht mehr ganz so schlimm ist, wenn man eben das Handy jeden Tag laden muss. Und es kann es auch nachvollziehen. Heutzutage gibt es eben durch den USB-Standard eben die Möglichkeit, das Teil überall zu laden. Ja, überall, wo man hingeht, hat man eben die Möglichkeit zu laden. Die meisten Leute sitzen eben oftmals daheim, ja, und haben nicht nur die Steckdose in Reichweite, sondern auch den Computer in Reichweite. Und auch wenn man in der Firma ist, ja, dann schließt man eben mal das Teil an den USB-Stecker an, ja, und dann ist wieder vollgeladen. Also es ist für die meisten Leute kein großes Problem. Und ich glaube, das ist der wirkliche Hintergrund, warum die Industrie sagt, okay, warum sollen wir Millionen, Abermillionen, vielleicht sogar Milliarden investieren, um ein System zu entwickeln, obwohl die Leute eigentlich da sich damit abgefunden haben, dass es eben jeden Tag laden müssen. Ja. Fertig. Kann man schon nachvollziehen, oder? Nun denn, vielleicht wird's ja mal besser. Ich hoff's, ja. Ich hoff's. Ist schon schön, wenn der Akku genug Leistung hat. Ja. Ich bin froh, dass hier beim T9 ein 7300 mAh Akku drin ist. Ja, also macht schon Spaß, aber ja. Niemand, also viele Leute sind nicht bereit, so ein Riesenteil mit rumzuschleppen, ne? Als Handyersatz. Ja. Und tja, das ist auch wieder was. Gut, dann komme ich mal am Ende zu der App der Woche, ja. Und da werdet ihr euch vielleicht schon ein bisschen wundern, ja, warum ausgerechnet das Turbofly HD nennt sich das Ganze, ja. Ich bezeichne das einfach mal als simplen Wipeout-Clone, ja. Erinnert mich so an das erste Wipeout. Die Grafik ist sicherlich nicht das Highlight von dem Game. Warum ist es dann trotzdem App der Woche geworden? Na, ganz klar. Die Dynamik beim Spiel. Bei keinem Spiel in der solchen Art, ja, kam dieses Geschwindigkeitsgefühl auf wie bei Wipeout. Ja. Turbofly HD schafft das. Auch wenn die Grafik dann entsprechend relativ simpel ist, ja, nicht, dass es schlecht aussieht, sie sieht schon schön aus, aber es sind halt wirklich die Texturen, sind halt spartanisch, nicht so viel Objekte und so weiter, aber es ist Speed, Geschwindigkeit. Ihr könnt da durchfliegen. Die Bewegungen sind flüssig. Ihr habt das Gefühl, oh, das Ding ist schnell, ja, es geht ab. Und die peitschende Musik treibt einen wie bei Wipeout eben auch weiter hier zu rasen, ja, auf dieser futuristischen Kleiderstrecke. Dann auch wie bei Wipeout gibt es Specials, Turbo beispielsweise, den man einsetzen kann, oder eben Waffen, die es gibt, um die Konkurrenten über den Jordan zu schicken. Und das alles bringt eben so ein richtiges geniales Spielgefühl mit, die dann eben dazu führen, dass ich sage, das ist die App der Woche wert. 22 ja, Veranstaltungen in dem Spiel gibt's da, ja, so ein Karrieremodus, ja. 8 verschiedene Strecken, ja. 5 verschiedene Schiffe mit entsprechend unterschiedlicher Ausstattung, was Waffen, Stärke, Boost und so weiter angeht, ja. Und es gibt 3 verschiedene Spielmodi, Normal, Rennen, ja, Verfolgung und Ausdauer. Und jeder Spielmodi hat da einen eigenen Reiz, ja, jeder Spielmodus. Und das Ganze gibt es auch noch so ein Online Highscore-Liste, wo man sich dann also vergleichen kann. Aber ich sag euch gleich, das sind ein paar wirklich Pro-Gamer drin. Ich weiß nicht, wie die das erreicht haben. Vielleicht haben die auch gecheatet, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehr deprimierend. Und denn es macht richtig viel Spaß. Und wenn ihr ein einigermaßen flottes Gerät habt, könnt ihr das mal angucken. Man muss kein Ultra-Gerät haben, ja, weil eben durch das Weglassen von komplizierten Texturen und so weiter und das Trimmen auf Geschwindigkeit das auch gut zu nutzen ist auf ja, sagen wir mal, nicht ganz Top-Geräten, aber ihr solltet schon einen starken Prozessor haben, vielleicht ein Quad-Core, ja, genug Speicher und ja, keine störenden Hintergrund-Tasks, ja, um Himmels Willen, schmeißt bloß einen Taskkiller raus und dann funktioniert das Ganze. Ihr könnt euch mal eine Demo ziehen von Turbofly HD, um zu sehen, wie das auf eurem Gerät läuft. Ja. Die Vollversion mit allen Strecken und Gleitern etc. kostet 99 Cent. Das Ganze kommt von Osiris Games und da ist auch wieder hier jeden Cent wert, finde ich. Die Reviews von der Vollversion sprechen auch für sich. 4.4 ist super gut bei den heutigen bei der heutigen Bewertungsmentalität, die so im Play Store herrscht, ja. Was? Das Spiel läuft mit 1 Stern, ja. Und ich denke, das spricht aber dann für sich, die 4.4 Sterne, und deswegen auch ganz klar App der Woche. Das war's, Leute, von Uncast für diese Woche. Wie immer sag ich, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur damit könnt ihr toll loswerden in der Uncast-Community, wo auch dann andere Hörer da befragen könnt, ja, die können euch oftmals schon helfen, bevor die Sendung überhaupt angefangen hat, ja, super, danke übrigens dafür, dass viele so in der Community aktiv sind. Oder ihr schreibt eine Mail, rio@thenetcast.com, iyono@thenetcast.com. Da auf der Seite findet ihr dann auch alle Links zu den behandelten Themen hier und weitere Informationen und auch den GBG-Key, den ihr braucht, wenn ihr mir eine verschlüsselte Nachricht schicken wollt. Und diese Seite findet ihr unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.